Sechstens, Kopfschmerzen. Kopfschmerzen sind erst seit einigen Jahrhunderten bekannt. In früheren Kulturepochen kannte man sie noch nicht. Besonders in den Zivilisationsländern nahmen die Kopfschmerzen zu, wo 20% der Gesunden angeben, unter Kopfschmerzen zu leiden. Die Statistik weist, dass Frauen etwas häufiger betroffen und die oberen Schichten bei diesem Symptom überrepräsentiert sind. All dies erstaunt wenig, wenn wir einmal versuchen, uns über die Symbolik des Kopfes ein wenig den Kopf zu zerbrechen. Der Kopf besitzt eine ganz deutliche Polarität zum Leib. Er ist die oberste Instanz unserer körperlichen Institution. Mit ihm behaupten wir uns. Der Kopf repräsentiert das Oben, wie der Leib das Unten ausdrückt. Den Kopf betrachten wir als den Ort, wo Verstand, Vernunft und Denken beheimatet sind. Wer kopflos handelt, handelt unvernünftig. Man kann jemandem den Kopf verdrehen, soll dann aber nicht mehr damit rechnen, dass dieser einen kühlen Kopf behält. So irrationale Gefühle wie Liebe gefährden natürlich den Kopf besonders. Die meisten Menschen verlieren ihn sogar dabei. Es gibt allerdings auch ein paar besonders dickköpfige Zeitgenossen, die niemals in Gefahr schweben, ihren Kopf zu verlieren, selbst dann nicht, wenn sie mit ihrem Kopf durch die Wand gehen. Einige Beobachter mutmaßen, dass diese erstaunliche Unverletzlichkeit durch ein Brett vor dem Kopf erklärt werden könnte, doch ist dies wissenschaftlich keineswegs abgesichert. Der Spannungskopfschmerz ist ein subakut beginnender, diffuser Kopfschmerz, meist drückender Art, der sich über Stunden, Tage und Wochen hinziehen kann. Der Schmerz entsteht dabei wahrscheinlich durch einen zu hohen Spannungszustand der Gefäße. Meist findet man beim Spannungskopfschmerz synchron eine starke Verspannung der Kopfmuskulatur sowie der Muskeln im Bereich der Schultern, des Nackens und der Halswirbelsäule. Häufig tritt der Spannungskopfschmerz in Lebenssituationen auf, in denen der Mensch unter starkem Leistungsdruck steht oder in kritischen Aufstiegssituationen, die ihn zu überfordern drohen. Es ist der Weg nach oben, der leicht zur Überbetonung des oberen Pols des Kopfes führt. Hinter dem Kopfschmerz finden wir häufig einen Menschen mit großem Ehrgeiz und Perfektionsanspruch, der versucht, seinen Willen durchzusetzen, mit dem Kopf durch die Wand gehen. Zu leicht steigen in solchen Fällen Ehrgeiz und Machtsucht in den Kopf. Denn wer einseitig nur dem Kopfbereich Beachtung schenkt, wer nur das Rationale, Vernünftige und Verstandesmäßige akzeptiert und lebt, verliert bald seinen unteren Polbezug und damit seine Wurzeln, die allein ihm im Leben Halt geben können. Er wird kopflastig. Doch die Ansprüche des Leibes und seine meist unbewussten Funktionen sind entwicklungsgeschichtlich älter als die Fähigkeit des vernünftigen Denkens, die mit der Entwicklung der Großhirnrinde eine recht späte Errungenschaft des Menschen darstellt. Der Mensch besitzt zwei Zentren, Herz und Hirn, Fühlen und Denken. Der Mensch unserer Zeit und unserer Kultur hat die Hirnkräfte in einem besonderen Maße entwickelt und schwebt daher in ständiger Gefahr, sein zweites Zentrum, das Herz, zu vernachlässigen. Deshalb nun gleich das Denken, die Vernunft und den Kopf zu verteufeln, ist aber ebenfalls keine Lösung. Keines von beiden ist besser oder schlechter. Der Mensch darf sich nicht entscheiden für das eine und gegen das andere. Er muss das Gleichgewicht anstreben. Die Bauchlastigen sind genauso unheil wie die Kopflastigen. Doch unsere Kultur hat den Kopfpol so stark gefördert und entwickelt, dass wir meistens eher ein Defizit im unteren Pol haben. Dazu kommt als weiteres Problem die Frage, wozu wir unsere Verstandestätigkeit einsetzen. In der Mehrzahl setzen wir unsere rationalen Denkfunktionen zur Absicherung unseres Ichs ein. Über das kausale Denkmuster versuchen wir, uns gegen das Schicksal immer besser abzusichern, um unsere Ego-Dominanz auszubauen. Ein solches Unternehmen ist letztlich immer zum Scheitern verurteilt. Es führt, wie der Turmbau zu Babel, bestenfalls in die Verwirrung. Der Kopf darf sich nicht selbstständig machen und versuchen, den Weg ohne den Leib, ohne das Herz zu gehen. Wenn das Denken sich von unten abtrennt, löst es sich von den Wurzeln. Das funktionale Denken der Wissenschaft ist beispielsweise ein wurzelloses Denken. Ihm fehlt die Rückverbindung zum Urgrund, die Religio. Der Mensch, der nur seinem Kopf folgt, erklimmt schwindelnde Höhen, ohne im Unten verankert zu sein. Da ist es kein Wunder, wenn es jemand im Kopf schwirrt. Der Kopf schlägt Alarm. Der Kopf reagiert von allen Organen am schnellsten mit Schmerz. In allen anderen Organen müssen erst viel tiefer gehende Veränderungen ablaufen, bis Schmerz entsteht. Der Kopf ist unser sensibelster Warner. Sein Schmerz zeigt, dass unser Denken falsch ist, dass wir unser Denken falsch einsetzen, dass wir bedenkliche Ziele verfolgen. Er schlägt Alarm, wenn wir uns den Kopf zerbrechen mit fruchtlosen Grübeleien nach allen nur erdenklichen Sicherheiten, die es doch nicht gibt. Der Mensch kann innerhalb seiner materiellen Existenzform nichts absichern. Mit jedem Versuch, den er unternimmt, macht er sich in Wirklichkeit nur lächerlich. Der Mensch zerbricht sich immer über absolut Unwichtiges seinen Kopf, bis ihm der Schädel brummt. Spannung löst man durch Entspannung. Doch das ist nur ein anderes Wort für Loslassen. Wenn der Kopf mit Schmerz Alarm schlägt, ist es höchste Zeit, loszulassen von der Engstirnigkeit des Ich will, von allem Ehrgeiz, der einen nach oben treibt, von aller Dickköpfigkeit und aller Verbohrtheit. Es ist dann höchste Zeit, seinen Blick nach unten zu lenken und sich auf seine Wurzeln zu besinnen. Nicht zu helfen ist denen, die diesen warnenden Alarm mit Schmerztabletten über Jahre überbrücken. Sie riskieren Kopf und Kragen.